Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Schwerpunktkontrolle der Polizei, Müller gibt Amt frühzeitig auf und HSG empfängt Schlusslicht Alfeld. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Seit Anfang des Jahres hat die Beratungsstelle für Migranten und Flüchtlinge bei der Arbeiterwohlfahrt in Nienburg Verstärkung bekommen. Neben der bisherigen halben Stelle für allgemeine Migrationsberatung gibt es nunmehr zwei weitere Vollzeitstellen für die Flüchtlingssozialarbeit. Diese werden zu 100% vom Land Niedersachsen finanziert, so Bundestagsabgeordnete Katja Keul. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Mittelweser, Bernd Müller, wird im November seine Amtszeit frühzeitig beenden. Seit 2006 ist Müller in der Politik rund um Stolzenau engagiert. Nun verzichtet er auf 3 Jahre Amtszeit. Gründe hierfür seien in erster Linie privat. Ein breites Spektrum an Gründen. Also ich möchte da dann nochmal klarstellen, dass ich ja seit 2006 hauptamtlicher Bürgermeister schon in Stolzenau war. Dann sind 10 Jahre hauptamtliche Zeit als Bürgermeister vorbei. Das ist eine sehr herausfordernde Zeit gewesen, eine schöne Zeit. Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, dass meine zukünftige Lebensplanung sich mit den Anforderungen an diesen Beruf in der Form nicht mehr vereinbaren lässt, weil die Herausforderungen zeitlicher Art, inhaltlicher Art einfach damit nicht mehr korrespondieren. Die Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg hat sich gestern an der länderübergreifenden Schwerpunktaktion Rückhaltesysteme und Schutzhelme beteiligt. In der Zeit von 0 bis 24 Uhr wurden an 17 Kontrollorten Fahrzeugführer und Insassen kontrolliert. Beim Großteil konnten Gurtverstöße sowie eine verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons festgestellt werden. Insgesamt sei es eine erfolgreiche Aktion gewesen, so die Polizei. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg empfängt am Samstagabend Oberliga-Schlusslicht Alfeld. Auf die Handballer in Schwarz-Rot wartet aller Voraussicht nach ein zweikampfintensives Spiel. Die Gäste werden nicht alleine auf ihr spielerisches Können vertrauen, warnt Trainer Dirk Pauling. Anders kannst du nicht gegen Abstieg irgendwo noch Punkte einsammeln, wenn du nicht über den Kampf, über die mannschaftliche Geschlossenheit versuchst, den Gegner niederzukämpfen. Was halt die ganze Saison spielerisch nicht geklappt hat, kann dann natürlich zum Ende der Saison auch nicht auf einmal wieder klappen. Und das hat man im Hinspiel schon gesehen, da gab es ordentlich welche auf die Mütze von den Spielern. Und das wird sicherlich auch an diesem Wochenende so sein. Beginn der Begegnung ist Samstagabend um 19.30 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.